Captain, how soon can you land? I can't tell. You can tell me I'm a doctor. No, I mean, I'm just not sure. Or can't you take a guess? Well, not for another 2 hours. You can't take a guess for another 2 hours? No. I mean, we can't land for another 2 hours. Fog has closed down everything this side of the mountains. We've got to get through to Chicago. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Sendung der Redaktion 17 Grad. Trotz Corona wächst das Vermögen der Reichen dieser Welt. Laut einer Untersuchung der Beratungsgesellschaft PwC und der Schweizer Großbank UBS besitzen die reichsten 2189 Menschen der Welt das unfassbare Vermögen von 8,7 Billionen, also 8.700 Milliarden Euro. In Deutschland ist der Club der Superreichen in diesem Jahr von 114 auf 119 Mitglieder angestiegen, mit einem Gesamtvermögen von fast 595 Milliarden Euro. An der Hamburger Universität gibt es eine sogenannte Schuldenuhr. Diese spiegelt die aktuelle Verschuldung der Hansestadt wider und setzt sie ins Verhältnis zum Vermögen der reichsten 10% der Hamburger Bevölkerung. Am 13. Oktober 2020 betrug die Verschuldung 44,5 Milliarden. Das Vermögen der reichsten 10% 212,5 Milliarden. Also ist genug Kapital da. Es steckt nur in den falschen Taschen. Come on! Während 10% der deutschen Erwachsenen zwei Drittel des privaten Vermögens besitzen, lebte laut dem Statistischen Bundesamt 2019 jeder sechste BürgerIn an der Armutsgrenze. Das Armutsrisiko in Deutschland ist so hoch wie seit vielen Jahren nicht mehr. 2018 waren es 15,5%, 2019 waren es 15,9%. Die Armutsschwelle liegt laut dem Statistischen Bundesamt bei 1.074 Euro für einen Ein-Personen-Haushalt. Das sind 60% eines durchschnittlichen Haushaltseinkommens. Wer weniger Geld zur Verfügung hat, gilt als armutsgefährdet. Am stärksten von Armut bedroht waren demnach Erwerbslose mit 57,9%, danach folgen Alleinerziehende 42,7%, MigrantInnen 35,2% und Familien mit drei oder mehr Kindern 30,9%. Es gibt eine Polarisierung in dieser Gesellschaft. Die Reichen werden reicher, die Armen immer zahlreicher. Ein Fünftel aller Kinder lebt in Armut. Kinderarmut bleibt, einer Analyse zufolge, mit unverändert hohen Zahlen eine, Zitat, unbearbeitete Großbaustelle. Rund 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche wachsen hierzulande in Armut auf. 21,3% aller unter 18-Jährigen, wie die Bertelsmann Stiftung berichtete. Zitat: Seit Jahren ist der Kampf gegen Kinderarmut eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen in Deutschland. Dennoch gebe es seit 2014 im bundesweiten Durchschnitt wenig Verbesserung. Dazu steht in der gemeinsamen Erklärung von Ratschlag Kinderarmut, einem breiten Bündnis aus verschiedenen sozialen Verbänden, Zitat: Jedes fünfte Kind und jeder fünfte Jugendliche wächst in einem Haushalt auf, in dem Mangel zum Alltag gehört. Mangel an Geld sowie an sozialen, kulturellen und gesundheitlichen Chancen. Das muss sich ändern. Wir können nicht länger hinnehmen, dass Kindern und Jugendlichen Startchancen genommen werden, ihnen bestimmte gesellschaftliche Erfahrungen und Aktivitäten oft dauerhaft verschlossen bleiben. Folgende Grundsätze sind hierbei von zentraler Bedeutung. Erstens, Armut ist kein Versagen der oder des Einzelnen. Zweitens, alle Kinder und Jugendlichen haben Anspruch auf gleichwertige Lebensverhältnisse. Drittens, jedes Kind ist gleich viel wert. Viertens, Unterstützung muss dort ankommen, wo sie gebraucht wird. Schluss mit den Ausreden, Ein gutes Aufwachsen von allen Kindern und Jugendlichen muss in unserer Gesellschaft Priorität haben. Soweit die gemeinsame Erklärung von Ratschlag Kinderarmut. Neun Millionen aller Beschäftigten in Deutschland arbeiten zu Niedriglöhnen. Über eine Million Menschen müssen ihren Lohn mit Hartz-IV-Leistungen aufstocken. Ein Jahrzehnt des Aufschwungs ist mit steigender Ungleichheit und immer stärkerer Vermögenskonzentration an von Armut betroffenen oder bedrohten Menschen und den unteren Einkommensgruppen vorbeigegangen. Der aktuelle Mindestlohn von 9,35 Euro reicht hinten und vorne nicht. Tatsächlich ergibt eine neue Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaft, dass im Jahr 2018 Hunderttausende Beschäftigte im Niedriglohnsektor keinen Mindestlohn erhielten. Auch dies ist ein Grund für die steigende Altersarmut. Laut Statistischem Bundesamt waren im vergangenen Jahr 14,4% der über 65-Jährigen arm. Bei den RentnerInnen sind es sogar 15,6%. Der Sozialexperte J. Geier sagt dazu: Wer am Ende des Lebens arm ist, kann selbst an seiner Situation nicht mehr viel ändern. Und selbst wenn die Quote bei den Älteren im Vergleich zu Alleinerziehenden nicht mal halb so hoch ist, bedeutet es trotzdem, dass da jemand nicht mehr über die Runden kommt. Ein weiteres Problem bei den von Armut betroffenen Alten: Sie werden immer mehr. 2006 waren 10,3% der RentnerInnen von Armut betroffen, heute sind es schon 15,6%. Das ist eine Steigerung von 51% innerhalb von gut 10 Jahren. Man braucht mindestens 35 Versicherungsjahre und mindestens einen Stundenlohn von 13 bis 14 Euro, um über den Grundsicherungsbetrag zu kommen. Aber ein Drittel der Bevölkerung hat das momentan nicht. Alles in allem gilt bei der Armut: Sie ist meist weiblich. In Deutschland, wo die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen im Vergleich zu den europäischen Nachbarländern erschütternd hoch ist, liegt der Unterschied im Gesamteinkommen im Lebensverlauf bei 49%. Frauen sammeln über ihr gesamtes Arbeitsleben nur halb so viel Einkommen an wie Männer. Dabei gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Einkommensgruppen. Für Frauen mit niedrigsten Einkommen liegt der Unterschied bei 69%, für Spitzenverdienerinnen nur bei 34%. Die durchschnittlichen Renten von Frauen liegen hierzulande nach der aktiven Erwerbsphase und der intensiven Kinderbetreuung um 53% niedriger als bei den Männern. Die Bruttostundenlöhne sind um 21% niedriger. Dazu leisten die Frauen 52% mehr Fürsorgearbeit als Männer. Das sind fast 1,5 Stunden täglich. Auch die Zahl der Menschen, die nichts mehr haben, die der Obdachlosen, steigt. 2018 waren geschätzte 678.000 Menschen wohnungslos. Dies liegt unter anderem an dem unzureichenden Angebot von bezahlbarem Wohnraum, der Schrumpfung des Sozialwohnungsbestandes und der Verfestigung von Armut. Wie eingangs gesagt, Kapital ist genug da. Da wir aber keine Robin Hoods sind, bleiben nur die herkömmlichen Mittel. Vermögende müssen durch progressive Vermögens-, Erbschafts- und Kapitalertragssteuern sowie eine umfassende Finanzertragssteuer ihren gerechten Beitrag zum Allgemeinwohl leisten. In Deutschland besteht hier erheblicher Nachholbedarf. Dass 72% der BundesbürgerInnen die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer befürworten, muss als klarer Handlungsauftrag verstanden werden. Thank you. Niemand weiß, wie viele Menschen in Deutschland arm sind. Dies ist schon eine Frage der umstrittenen Begrifflichkeit. Mit Sicherheit arm ist, wer Anspruch auf staatliche Leistungen hat, die Bedürftigkeit voraussetzen. Also Arbeitslosengeld II, auch als Hartz IV bekannt, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter und Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Dies sind derzeit ca. 7,3 Millionen Menschen. Nicht vergessen werden sollten aber auch diejenigen, die trotz fehlenden Einkommens keinen Anspruch auf diese Leistung haben, meistens, weil ihnen der richtige Aufenthaltstitel fehlt. Über dieses Leistungssystem und ganz besonders über das Arbeitslosengeld II lässt sich viel sagen. Die ausufernde Bürokratie, die zu unzähligen Schreiben an die Leistungsempfängerinnen führt, die Anforderung immer neuer Nachweise, die dann häufig verloren gehen, die Sanktionen und so weiter. Hinzu kommt die immer weitere Verschlechterung der Rechtsposition der AnspruchsinhaberInnen, versteckt in unauffälligen Gesetzesänderungen. Beispielsweise gilt für sozialrechtliche Leistungen die Regelung, dass sie bis zu 4 Jahre rückwirkend gezahlt werden müssen, wenn sich herausstellt, dass sie zu niedrig bemessen oder rechtswidrig abgelehnt wurden. Dies war auch beim Arbeitslosengeld II der Fall, wurde dann aber auf 1 Jahr verkürzt, vermutlich weil in zu vielen Fällen die Leistungen falsch berechnet worden waren. Bei allen anderen Ansprüchen gilt weiter die 4-Jahres-Regel. Nicklichkeiten wie diese machen die staatliche Grundhaltung gegenüber denen, die als hilfsbedürftig gelten, deutlich. Als hilfsbedürftig gilt in diesem Einkommen jede und jeder mit einem Einkommen unterhalb des soziokulturellen Existenzminimums, verstanden als den materiellen Bedarf, der unerlässlich ist, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können. Die dann gewährten Leistungen sollen ausreichen, dieses Existenzminimum zu sichern. Menschen hingegen, die auf das Asylbewerberleistungsgesetz verwiesen werden, erhalten von vornherein weniger Geld. Nun ja, Existenzminimum klingt übel, aber soziokulturelles Existenzminimum und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben hört sich schon verheißungsvoller an. Tatsächlich sind es aktuell für Menschen in einem Ein-Personen-Haushalt 432 Euro. Von diesen 432 Euro ist alles zu bezahlen, was nicht Miete oder Heizkosten sind. Also beispielsweise auch Stromkosten oder Telefonkosten. Wie kommt dieser Wert 432 Euro zustande? Zur Ermittlung dieses Betrages wird sich einer ausgefeilten statistischen Methode bedient. Ermittelt wurde in der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, was die befragten Menschen wofür ausgeben. Die Ergebnisse aus Haushalten, die ALG II beziehen, wurden dann ausgeschlossen. Und von den übrig gebliebenen Haushalten nur die Ergebnisse von den 15% der Haushalte mit dem geringsten Einkommen berücksichtigt. Diese Werte bilden dann das soziokulturelle Existenzminimum. Hier fließen dann auch die nicht wenigen Haushalte ein, die Anspruch auf ergänzende Leistung hätten, sie aber nicht in Anspruch nehmen. So werden von vornherein niedrige Ergebnisse sichergestellt. Doch es kommt noch besser. Von den so ermittelten Ausgaben der Haushalte mit niedrigem Einkommen werden bestimmte Positionen einfach ausgeschlossen. Dies sind die Ausgaben für Alkohol, Tabak, Schnitt- und Zimmerpflanzen, Tierfutter, Kantinenessen, chemische Reinigung und, besonders bemerkenswert, für ein Auto. Dies ist zum einen wohl volkserzieherischen Gesichtspunkten geschuldet, spart dem Staat zum anderen eine ganze Menge Geld. Der, die gewünschte LeistungsempfängerIn trinkt keinen Alkohol, raucht nicht, hält kein Haustier, besitzt keine Zimmerpflanzen und fährt kein Auto. Schon damit wird sichergestellt, dass die staatlichen Leistungen für ein einigermaßen normales Leben nicht ausreichen. Außerdem ist die Orientierung an den 15% mit dem geringsten Einkommen vollkommen willkürlich. Die Ausgabepositionen, die hier ermittelt wurden, zeigen, dass auch diese Haushalte viel zu wenig Geld zum Leben haben und daher eigentlich selbst unterstützt werden müssten. So sollen die Ausgaben für Strom für einen Ein-Personen-Haushalt aktuell 36,39 Euro betragen. Wie dies klappen soll, ist schleierhaft. Für Gesundheitspflege werden monatlich 18,45 Euro angesetzt. Das ist schön, wenn ich gesund bin. Benötige ich Medikamente oder muss ich zur Physiotherapie, ist das ein Witz. Einrichtungsgegenstände für den Haushalt werden mit 32,53 Euro monatlich berücksichtigt. Hiervon soll Geld gespart werden, um davon den kaputten Kühlschrank oder Staubsauger zu ersetzen. Freizeit, Unterhaltung und Kultur 47,42 Euro. Bildung immerhin weitere 1,65 Euro. Beherbergungs- und Gaststättenleistung, auch hübsch, 8,49 Euro. Hier nochmals der Hinweis, jeweils monatlich. Wie Menschen hiermit auch langfristig am gesellschaftlichen Leben teilhaben sollen, ist unerfindlich. Zahnersatz oder eine neue Brille, vielleicht gar Gleitsicht, sind unerschwinglich. Außer das Jobcenter gewährt ein Darlehen. Ebenso für den neuen, natürlich gebrauchten Kühlschrank oder den Wintermantel. Dann aber werden monatlich 10% des Regelsatzes zur Abzahlung des Darlehens einbehalten. Es gibt also noch weniger Geld für den Alltag. Sind die Betroffenen erwerbstätig, bleiben ihnen Freibeträge von maximal 300 Euro für Alleinstehende. Dies lindert die Not und erhöht den Zwang zur Billigarbeit. Ein angemessenes Leben ist das alles nicht. I don't play this game for real. Money talks. You know about my millions. In other words, I'm loaded. just a mic stand, platinum. See this mic, Assure? Sure, by Cartier of Paris. Unloaded, such a fucking important person. This song's all about me. I'm big and fat with a great big car. I don't know and I don't care who you are. The smell of money's the only thing I enjoy. I own the souls of the men I employ. I'm one of the loud nouveau riche. I ride around in a Rolls Royce Corniche. Without me you're nothing at all. I'm a pig in a candy stall. I'm loaded. I'm loaded. I've got money. I could buy you, Sonny. Just you and me. Hey, great. You recognize the jam jar? A Rolls. Two-tone pink. Number RS1. Fancy a show? Or my box at the garden? Then back to my pied d'artère. You're like my Picasso from his dirty yellow period. Costa bomb. I'm a tycoon with a big double chin. I'm smooth and glossy and I smell of gin. I've got a Learjet and a yacht in the Med. I'm only living cause I can't afford to be dead. Loaded! I'm loaded! I'm loaded! I'm loaded! Loaded! I'm loaded! I'm loaded! I'm loaded! Hören Sie jetzt eine gekürzte Fassung von Sozialstaat und Selbstausbeutung. Der Text von Jasper Nikolaisen ist erschienen in der Ausgabe 33 der Zeitschrift Phase 2 im Herbst 2009. Der Kampf um soziale Gerechtigkeit und gegen Sozialabbau gehört für viele linke Gruppierungen zu den Grundlagen des Selbstverständnisses. Die zugrunde liegende Logik lautet etwa so: Jeder und jede sollte vor Armut geschützt sein, egal ob wegen der Lage am Arbeitsmarkt oder im Alter der Verdienst ausfällt. Jede und jeder soll behandelt werden, wenn sie oder er krank wird und während der Genesung auch weiter das zum Leben Notwendige bekommen. So unmittelbar einleuchtend und vernünftig diese Forderungen auch sind, geraten sie doch schnell in Konflikt mit dem grundlegenden Sachzwang des Kapitalismus, in einer umfassenden Konkurrenz Profit erwirtschaften zu müssen. Egal, wer die soziale Sicherung bezahlen soll, sie bedeutet mehr Ausgaben, die man so gering wie möglich halten muss, um keinen Nachteil in der umfassenden Konkurrenz zu erleiden. Unternehmen werden versuchen, ihre Steuerabgaben so weit wie möglich zu drücken. Der Staat wird versuchen, seiner Rolle als Garant der Marktkonkurrenz nachzukommen und die Unternehmen nicht mehr als nötig zu schwächen. Und die Bürgerinnen und Bürger selbst werden nicht mehr als nötig für diejenigen ausgeben wollen, die Sozialleistungen stärker in Anspruch zu nehmen drohen als sie selbst. Gleichzeitig gehört aber die Aufrechterhaltung einer gewissen sozialen Sicherung zu den Rahmenbedingungen eines funktionierenden Kapitalismus. Würden alle Sicherungssysteme einfach eingestellt, ergäbe sich zwar ein kurzfristiger Gewinn, langfristig könnten aber Armut und Verzweiflung so sehr zunehmen, dass die Ordnung des Kapitalismus selbst bedroht würde, durch Unruhen und Gewalt einerseits und einen Mangel an gesunden, einsatzfähigen und optimistischen Arbeitskräften andererseits. So viel wie nötig, so wenig wie möglich, heißt also die Devise für die Sozialausgaben. In der hier skizzierten Logik ergibt sich zwischen der Linken als Anwältin der Interessen der Ärmsten und denjenigen, die die größten Mittel für die Sozialausgaben bereitstellen könnten, ein Tauziehen um die tatsächliche Höhe dieser Aufwendungen. Wie viel genau ist nötig? Was ist eigentlich das Lebensnotwendige? Wann beginnt Armut? Was bedeutet gesund? Und wie sieht eine angemessene Behandlung aus? Ein weiterer wichtiger Streitpunkt ist in dieser Betrachtung die Frage, wer von den so erstrittenen Leistungen profitieren darf. Nur diejenigen, die auch einen Beitrag zu den Versicherungen entrichtet haben? Wie lange muss man eingezahlt haben und wie viel? Soll sich die Höhe der Beiträge nach dem individuellen Risiko richten, die Leistungen überhaupt jemals in Anspruch nehmen zu müssen? Sollen also erblich Vorbelastete oder übergewichtige Raucherinnen mehr zahlen? Mit Zumutungen des Kapitalismus sind in dieser Logik ganz einfach die zahlreichen Versuche gemeint, die Höhe und den Nutznießerinnenkreis von Sozialleistungen zu begrenzen. Und die Aufgabe linker Politik wäre es dementsprechend, hartnäckig mehr Leistungen für mehr Menschen durchzusetzen. An der Aufgabenbeschreibung ist zunächst einmal nichts falsch, an der Analyse aber einiges. Um das zu erkennen, muss man auch keineswegs mit allen theoretischen Wassern gewaschen sein. Ganz grundsätzlich wird in der skizzierten Logik offenbar an keiner Stelle der Kapitalismus selbst in Frage gestellt, der ja das Elend, das hier gelindert oder abgewendet werden soll, überhaupt erst produziert. Dass es die Notwendigkeit zur Lohnarbeit geben soll, dass die Bereitstellung der notwendigen oder auch nur gewünschten Güter und Leistungen über Marktkonkurrenz organisiert wird, dass Staat, Markt und Bürgerinnen so und nicht anders aufeinander bezogen sind, sind die Bedingungen, die überhaupt erst den Kampf aller gegen alle schaffen und damit eben auch Verliererinnen, die sich nicht zum Problem auswachsen dürfen. Die größte kapitalistische Zumutung, dass es nämlich Armut und Elend gibt, die mit Sozialleistungen behandelt werden, die dann auch noch mühsam erstritten werden müssen, wird hier nicht zurückgewiesen. Deshalb den Kampf für mehr Sozialleistungen für mehr Menschen aufzugeben, wäre sicher zynisch. Lässt sich doch mit dem Totschlagargument, davon geht der Kapitalismus nicht weg, jeder Versuch der Verbesserung der alltäglichen Existenz wegbügeln, ob nun Arbeitskampf, Freiraumpolitik oder Antisexismus. Eine Linke, die sich für alles unterhalb der finalen Revolution aus sicherer theoretischer Höhe nicht zuständig erklärt, verabschiedet sich in die Irrelevanz. Denn wer aktuell von Armut bedroht oder betroffen ist, wird sich um die Revolution nicht scheren, sondern ganz zu Recht nach tatkräftiger Abhilfe verlangen. Trotzdem lohnt es sich, auf die blinden Stellen des obigen Erklärungsmodells etwas näher einzugehen, auch wenn die Abwesenheit radikaler Kapitalismuskritik festgestellt und zugunsten der Notwendigkeit von Alltagskämpfen zurückgestellt wurde. Was oben als Common Sense eines breiten linken Spektrums beschrieben wurde, ist auch unterhalb radikaler Kapitalismuskritik anfällig für eine Reihe von Missverständnissen und Fehleinschätzungen, die auch für die Durchsetzung ganz grundlegender Forderungen nach existenzsichernden Sozialleistungen gefährlich werden können. Ihr Kern ist der Glaube an Staat und Markt als einander entgegengesetzten Kräften. Er führt in der Praxis zu einer Reihe falscher Strategien. Die Konsequenzen der Konzentration auf die beiden Pole und der Ausblendung ihrer Verknüpfung mit der kapitalistischen Ordnung soll im Folgenden etwas näher beleuchtet werden. Klassisch in der Praxis vieler linker Strömungen ist die Hoffnung auf staatliche Maßnahmen zur sozialen Sicherung. Mit der Forderung, der Staat solle stärker für die soziale Sicherheit garantieren, ist zwangsläufig auch die Nation angesprochen, die dann leicht zur Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Leistungen wird. Wenn wir Deutschen schon zahlen, sollen andere das aber nicht ausnutzen. Und weil staatliche Maßnahmen sich aus den Steuergeldern der Allgemeinheit speisen, wird das Verhältnis von Leistungsgeberinnen und Leistungsnehmerinnen ebenso leicht personalisiert und mit einer Anspruchshaltung verbunden. Wer Leistungen in Anspruch nimmt, soll auch etwas dafür tun. Kein Fördern, also ohne Fordern. Ein Extrem dieser Position zeigt sich staatlicherseits in den Auflagen, die an den Bezug von Hartz IV gekoppelt sind. Aber auch Teile der populistischen Linken haben kein Problem damit, sich von denen abzugrenzen, die das System nur ausnutzen wollen und im Sinne des ehrlichen Lohns für ehrliche Arbeit die Logik der Sozialleistung für die, die es sich auch verdient haben, mitzumachen. Wie verhängnisvoll die Hoffnung auf Staat und Nation als Retter in der Krise ist, ist leicht daran ersichtlich, dass auch Rechte auf diese Weise antikapitalistisch argumentieren und zum Teil ähnliche Parolen vor sich hertragen wie Teile der Linkspartei oder der SPD. Wenn sich der Staat als schützende Hand über den Bürgerinnen vorgestellt wird, die ohne ihn dem wilden Markt schutzlos ausgeliefert wären, lauert im Hintergrund eben doch die Vorstellung von der Volksgemeinschaft, die sich durch den Staat artikuliere. In der aggressiven Affirmation der nationalen Gemeinschaft, die gerade in Krisenzeiten enger zusammenrücken müsse, um Sozialleistungen einerseits gegen gierige Unternehmen und andererseits gegen Schmarotzer von innen und außen zu verteidigen, wird auch die nationalistisch integrierte Funktion einer sozialen Gerechtigkeit sichtbar, die beim Staat ansetzt. Thank you. Aufgabe, unter kapitalistischen Verhältnissen Zusammenhalt zu stiften und Unruhen vorzubeugen, begleitet das zunächst Wohlfahrts- und später Sozialstaat genannte deutsche Modell seit seinen Anfängen. Mitte des 19. Jahrhunderts kam es überall in Europa unter dem Druck zunehmender Industrialisierung zu Abwanderung in die Städte, wo die Menschen unter elenden Arbeits- und Wohnbedingungen lebten. Es gab keinerlei arbeits- oder sozialrechtliche Absicherung hinsichtlich Arbeitszeiten, Kündigungsbedingungen, Löhnen oder Kinderarbeit. Die Fabrikbesitzerinnen konnten in den Städten auf ein so großes Reservoir zugewanderter Arme zurückgreifen, dass Widerstand leicht durch Entlassungen und Einstellung neuer Arbeitskräfte beantwortet werden konnte. Die Städte waren auf die Zuwanderung der Massen nicht vorbereitet. Das entstehende Proletariat lebte auf engstem Raum in Mietwohnungen und Slums. Ernährung und Hygiene waren dementsprechend schlecht, was im Zusammenspiel mit der fehlenden Gesundheitsfürsorge schnell zu Krankheit und Verelendung führte. Traditionell war es die Aufgabe der Kirche gewesen, Armenfürsorge zu betreiben. Allerdings waren auch sie mit der wachsenden städtischen Armut überfordert. Hinzu kam, dass die erstarkenden Nationalstaaten, zumal das erst 1871 entstandene Deutsche Reich, zunehmend für sich beanspruchten, alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens zu regeln und zu gestalten. Dies galt auch für die soziale Frage, die sich beständig verschärfte und von deren Lösung die Aufrechterhaltung des inneren Friedens und die Regulierung des sich entwickelnden Industriekapitalismus abhing. In den 1880er und 1890er Jahren wurden mit den Bismarckschen Sozialreformen im Deutschen Reich Kranken-, Unfall- und Rentenversicherung eingeführt, die zum überwiegenden Teil von den Arbeitenden und zum geringeren Teil von denen sie Anstellenden finanziert wurden. Der Beginn des Wohlfahrts- und Sozialstaats. Diese Reformen dienten ausdrücklich dem Ziel, der Gefährdung, die vom Proletariat für die Staats- und Wirtschaftsordnung ausging, zu begegnen. Vor allem galt es, die Lohnarbeiterinnen für die Monarchie einzunehmen und so den sich entwickelnden kommunistischen und sozialdemokratischen Bewegungen abspenstig zu machen, die zeitgleich mit den Sozialistengesetzen verboten und verfolgt wurden. Flankiert wurde diese Gesetzgebung von den Sozialwissenschaften, Soziologie und Sozialpädagogik, die sich um diese Zeit als akademische Disziplinen zu etablieren begannen und mit Bildungs- und Förderprogrammen nicht nur die Möglichkeit zur Weiterbildung und individuellem Aufstieg, sondern auch neue Wege der Überwachung und Disziplinierung schufen. Schließlich gibt es erst dann die Möglichkeit, auffällige Jugendliche oder sozial Schwache auszubilden, also sie für den Markt fit zu machen, die Gesellschaft vor ihnen zu schützen oder zu verhindern, dass sie mit dem Gesetz in Konflikt kommen, wenn sich überhaupt jemand die Mühe macht, im großen Stil die dafür nötigen Einrichtungen von der Jugendfürsorge bis zum Obdachlosenasyl zu schaffen und professionell zu betreiben. Wobei professionell in diesem Fall bedeutet, im Einklang mit einer Forschung, die die herrschende Ordnung unhinterfragt hinnimmt, weil ihr Status und ihre Finanzierung davon abhängt, dass sie sich mit ihr verträgt. Beides, Gesetzgebung wie Sozialarbeit, hatte entsprechend zwiespältige Auswirkungen. Einerseits führten die Programme tatsächlich zu besseren Arbeits- und Lebensbedingungen und zu mehr sozialer Sicherheit, zu einem menschenwürdigeren Leben und einer Linderung des proletarischen Elends. Andererseits war der Preis Disziplinierung und Anpassung an die herrschende Ordnung, Zurichtung für den Arbeitsmarkt und wirksamere soziale Kontrolle durch sozialpädagogische Begleitung und Einhegung. Die staatliche oder staatlich geförderte Fürsorge gab es nur auf Kosten einer grundsätzlichen Kritik am Bestehenden und einer Unterordnung unter die staatliche Autorität. Diese Zwiespältigkeit ist auch heute noch mit der Hoffnung auf den Staat verbunden. Nicht erst seit den Hartz-Reformen gehört zu jedem Fördern auch ein Fordern. Zu jeder Minimalabsicherung der Anspruch, dass man sich für den Arbeitsmarkt bereitzuhalten habe, und zu jeder Solidargemeinschaft von Beitragszahlerinnen auch eine Reihe von Schreckgespenstern, von denen es sich abzugrenzen gilt. Dazu gehören sogenannte Schmarotzerinnen, AusbeuterInnen, Extremistinnen, die den familiären Kreis rund um Vaterstaat auf unterschiedliche Weise bedrohen. Sei es, weil sie sich angeblich der Arbeit verweigern und nur von dem leben wollen, was andere an Beiträgen leisten, sei es, weil sie uns ausbeuten und dabei unsolidarisch und nur aus Eigennutz handeln, als ob das nicht der Normalfall des Kapitalismus wäre, oder sei es, weil sie mit unverantwortlicher Politik an dem rütteln, was wir uns an Sicherheit erarbeitet haben. Diese anderen tragen dazu bei, dass staatliche Sozialpolitik nicht nur materiell integrierend wirkt, sondern auch ideologisch. Sie verpflastert ganz konkret die Auswirkungen des Kapitalismus, dessen Wettbewerb der Staat überwacht und garantiert und konstruiert zugleich eine Gemeinschaft von sozialer Sicherheit Gebenden und Nehmenden, die sich auch gemeinsam abgrenzen und zur Wehr setzen muss, wenn sie diese Sicherheit nicht verlieren will. Zugleich aktiviert staatliche Sozialpolitik die Bürgerinnen, damit sie ihre Leistungen an Bedingungen knüpft. Fortbildung, Annahme auch schlecht bezahlter Arbeit, Umzugsbereitschaft, Ausschöpfen der Versorgungsmöglichkeiten durch die Familie und des eigenen Vermögens, Befähigung zu unternehmerischer Selbstständigkeit und so weiter. Diese Maßnahmen mögen hier und da auch wirklich den Betroffenen zugutekommen und ihre Situation verbessern, immer aber dienen sie dem Arbeitsmarkt und der staatlich garantierten Herrschaftsordnung. Trotzdem kann die Schlussfolgerung aus all dem nicht sein, sich die staatlichen Leistungen wegzuwünschen oder aufzuhören, für möglichst hohe, umfassende Leistungen zu streiten. Nicht nur wäre die Verschärfung individuellen Elends dadurch untragbar, es ist auch nicht anzunehmen, dass die Mehrheit der Menschen durch eine Verschlechterung ihrer sozialen Absicherung für eine radikale Verbesserung der Verhältnisse streiten würde. Im Gegenteil neigen Menschen, denen man Sicherheiten nimmt, doch eher dazu, Angst und Frust gegen alles und jeden zu richten, nur nicht gegen die Strukturen, die wirklich an ihrem Elend schuld sind. Wenn nun alles nichts hilft, der Kampf um soziale Sicherheit nicht, weil er mit dem Staat nur eine Scheinalternative zum Markt bietet und Abhängigkeiten schafft, die Aufgabe aller Ansprüche erst recht nicht, weil das hieße, sich und andere dem Elend auszuliefern, was hilft dann? Solidarisch sein, nicht weil man irgendeiner Schicksals- oder Volksgemeinschaft angehört, sondern weil man gemeinsame Ziele und Gegnerinnen hat. Ansprüche an soziale Sicherungssysteme aufrechterhalten und nach Möglichkeit durchsetzen, nicht, weil man dadurch grundsätzlich etwas ändert, sondern weil man damit konkrete Not lindert und überhaupt erst die Voraussetzungen dafür schafft, dass mehr Zeit und Ruhe bleiben, an weitergehende Kämpfe auch nur zu denken. Sich nicht blenden lassen und keinen Unsinn im Hinblick auf neue Arbeitsformen oder neue Herausforderungen und nie dagewesene Krisen glauben. Kapitalismus gibt es schon eine Weile und damit auch seine Zumutungen. Wie man mit ihnen umgehen sollte, dafür haben viele, die sich gegen sie gewehrt haben, keine Patentrezepte geschaffen. Aber Ideen, Organisationsformen und nicht zuletzt Vorbilder dafür, dass wir das alles nicht zum ersten Mal erkennen. The island, it is silent now, but the ghosts still hunt the waves, and a torch lights up a famished man who fortune could not save. Did you work upon the railroads? Did you rid the streets of crime? Were your dollars from the White House? Were they from the five and dime? Did the old songs talk to cheer you? and it does still make you cry. Did you count the months and years, or did your teardrops quickly dry? I know for these was not to be on a coffin ship. I came here and I never even got so far that they could change my name. Thousands are sailing across the western ocean to a land of opportunity that some of them will never see. Fortune prevailing across the western ocean, their bellies full, their spirits free. They'll break the chains. Death of afternoon, we stepped hand in hand on Broadway, like the first man on the moon. And a blackbird broke the silence as you whistled it so sweet. And then Brendan Behan's footsteps, I danced up and... So, liebe ZuhörerInnen, dies war mal wieder eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Heute zum Thema Armut. Musikalisch begleitet haben uns Motorhead mit Eat the Rich, Carter the Unstoppable Sex Machine mit Sheriff Fatman, The Gang of Four mit To Hell with Poverty, Ricky and the Last Days of Earth, Loaded, Dexys Midnight Runners mit Burn It Down und zu guter Letzt The Pogues, Thousands Are Sailing. Wir danken euch für euer Interesse und wünschen euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das Problem ist, manche Menschen in diesem Land sind sehr, sehr reich. Aber die meisten sind sehr, sehr arm. Und wissen Sie wieso? Weil sie alle scheißfaul sind!